Dokumentation. Hintergrund. Der Hintergrund seiner Arbeit als Künstler besteht für Schneider darin, nicht programmierte Inhalte so aufzubereiten, dass diese auch weiterhin ohne eine zusätzliche Suggestion zu verursachen beim Betrachter nachwirken werden. Diese sollen somit von sich aus das bewirken können, was sie ausmacht. So verfährt er bei Werke. Das aber setzt einen ruhigen Umgang mit sich selbst voraus. Diesen bereitet er im Vorfeld jener Entstehung seiner Schriften und Werke durch manche Sammlung seiner Gedanken und Ideen vor. Da findet er zu sich und möchte so auch bestehen können, wie er ist. Er wendet kein technisches Verfahren zur Gestaltung seiner Werke an. Jene Bildgebung und Spracherfindung ist darum eher keine konstruktive Formung, sondern ein abbildendes und aufzeigendes Verfahren. Dieses bezeichnet er so. Genauso hat er es gehandhabt. All seine Werke sollen sich auf das innerliche Geschehen bei Schneider beziehen können.